Kundgabe 1514. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1940. Unfehlbarkeit. Kirchengebote. Ihr leget der Unfehlbarkeit eures Kirchenoberhauptes zu große Bedeutung bei. Und ihr irret doch gewaltig. Es lag nicht im Willen Gottes, dass seine Kirche von Menschen eigenmächtig geformt wurde, dem Willen der Menschen entsprechend. Alles, was zur Aufrechterhaltung und zur Verbreitung seiner Lehre gut war, hat Jesus Christus auf Erden seinen Jüngern selbst unterbreitet. Er hat die Verbreitung seiner Lehre abhängig gemacht vom Willen des Einzelnen, sie anzunehmen oder nicht. Er gab genaue Richtlinien an, die für einen jeden gültig waren, der seiner Lehre anhangen wollte. Es sind dies die Verheißungen, die abhängig gemacht wurden vom Erfüllen dessen, was der Herr durch seine Lehren von den Menschen forderte. Er ließ immer den freien Willen des Menschen unangetastet. Von selbst und ohne äußeren Zwang sollte sich der Mensch entscheiden und also Gottes Willen erfüllen. Und er versprach diesen das ewige Leben. Mit den Worten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Mittel, das Rechte und die Erfüllung. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Fordert er also nur den Glauben an sich und sein Wort. Seine Liebe will geben, etwas unvorstellbar Herrliches, das ewige Leben. Dazu benötigt er nur den Glauben der Menschen und ihren Willen. Nicht aber ist es sein Wille, die Menschen, die schon in gekettetem Zustand auf Erden wandeln, mit neuen Sünden zu belasten. Wer wirklich glaubt an Jesus und sein Wort, dessen Fesseln werden gelöst werden. Wer jedoch nicht glaubt, der ist durch seinen geketteten Zustand schon gestraft genug, denn er muss darin verharren durch undenkliche Zeiten. Wer die 10 Gebote, die Gott selbst den Menschen gegeben hat, außer Acht lässt, wer sich gegen diese verstößt, der sündigt. Das heißt, er lehnt sich auf gegen Gott als die Liebe, weil er gegen das Gebot der Liebe verstößt. Er tut nichts, um sich aus seinem Zustand zu befreien, jedoch alles, um ihn zu verschlimmern. Die Erfüllung dieser Gebote ist das einzige Lösemittel, das Zuwiderhandeln aber gerade das Gegenteil. Die Lehre von der Unfehlbarkeit aber wurde für die Menschen zu einem neuen Gesetzgeber, insofern, als die von Gott erlassenen 10 Gebote um weitere vermehrt wurden, dass also die neuen Gebote sich gleichsam den Geboten Gottes angliederten und die Nichterfüllung dieser Gebote ebenso zur Sünde gestempelt wurde wie das Handeln gegen die von Gott erlassenen Gebote. Und dies ist ein Irrtum von entsetzlicher Auswirkung. Denn nun belasten sich die Menschen mit völlig unwichtigen, jedoch zur Pflicht gemachten Handlungen, die aber mit dem Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten durchaus nichts zu tun haben. Und ihre ganze Aufmerksamkeit gilt nur noch der Innehaltung dieser Gebote und der Freiwerdung von mutmaßlichen Sünden. Und es ist dies ihre ganze Seelenarbeit, dass sie beachten, jenen von Menschen erlassenen Geboten nachzukommen oder die angebliche Schuld der Übertretung zu büßen. Und der furchtbaren Knechtschaft der Seele gedenken sie nicht, die durch Liebe nur allein gelöst werden kann. Wären diese Gebote vonnöten gewesen, so hätte sie wahrlich der Herr selbst auf Erden gegeben und seinen Jüngern die Erfüllung derer zuerst gepredigt. Also suchten Menschen, die Lehre Christi eigenmächtig zu verbessern und scheuten nicht davor zurück, die göttliche Zustimmung dazu sich selbst zu geben, indem sie sich als vom Heiligen Geist erleuchtet erachteten und nun in einem noch weit davon entfernten Zustand Bestimmungen erließen, die Gottes Willen nicht entsprechen konnten, weil sie das Verantwortungsgefühl den von Gott erlassenen Geboten gegenüber erheblich verringerten durch die Tatsache, dass jenen neu erlassenen Geboten nun die größte Aufmerksamkeit zugewendet wurde. So groß, dass nunmehr die Menschheit rein mechanisch ihnen nachkommt und im Glauben ist, die Lehre Christi zu befolgen so sie die ihr auferlegten Pflichten erfüllt. Es ist der wahrhaft erleuchtete Mensch ausersehen von Gott, diesen Übelständen Einhalt zu gebieten, das heißt, sie aufzudecken. Jedoch nimmermehr kann Gott jene erleuchtet haben, die solche Gebote gaben oder gutheißen konnten. Es ist die Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes, ein verzerrtes Bild der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es wird, wer unter der Einwirkung des Heiligen Geistes stand, jederzeit das Irrige dieser Gesetzgebung erkannt haben. Doch weltlich-kirchliche Macht hinderte sie an der Richtigstellung dieses folgenschweren Irrtums. Denn es wurden jene Gebote nicht geboren aus dem Liebegeist. Es lag den Gesetzgebern weniger daran, ringenden Seelen ihre Arbeit zu erleichtern zur letzten Freiwerdung, sondern das Motiv des Entstehens jener Gebote war Machtvergrößerungssucht und der Wille, die Menschen in ein gewisses Hörigkeitsverhältnis zu bringen, da gleichzeitig die Nichterfüllung der Gebote als schwere Sünde erachtet wurde. Wahre Diener Gottes haben stets diesen Missstand erkannt und ihm entgegentreten wollen. Doch es ist die Lehre von der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes schon zu tief verwurzelt, als dass sie so leicht ausgerottet werden könnte. Und es wird sich davon nur freimachen können, der die reine Wahrheit sucht und Gott selbst um diese bittet und um den Geist der inneren Erleuchtung. Amen.